Hier, mein Sohn, hast du Geld und kauf dir was! Ich hab Geld, kaufen, kaufen, Bischuhe, hab eine schöne Söhne, auf deine Schuhe, teuer, teuer, die doch dann, Freunde, Freunde. Ich geh durch die Straße, ich soll nicht, sei ich die Masse. Ich lasse hin, Matsch, Matsch, Matsch, in junge Scheiße, verdammt, verdammt, hinter die Schuhe, teuer, teuer.